WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt und die Woche beginnt wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. Es ist ja eigentlich immer so, dass ich nicht weiß, wer als Nächster oder wer als Erster kommt. Diesmal weiß ich es, weil es ein großes Thema, zumindest in gewissen Kreisen hier in Köln war. Und ich freue mich sehr, begrüßen zu können, den Wolfgang. Hallo Wolfgang. Hallo Domian. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Wir beide haben vorige Woche miteinander gesprochen. Jawohl. Vielleicht erklärst du kurz, fasst du kurz zusammen, über was wir geredet haben. Wir haben darüber gesprochen, dass ich den letzten Willen meiner Frau nicht erfüllen kann, weil die Friedhofsverwaltung auf ihren Paragraphen bestand, dass erst nach 20 Jahren Ruhezeit eine Urne zu dem elterlichen Eigengrab beigesetzt werden darf. Ja, die Verwaltung in Köln, die Friedhofsverwaltung in Köln. Ja. Und du warst sehr, sehr, sehr traurig. Einmal hast du natürlich den Tod deiner Partnerin zu beklagen und nun konntest du ihr auch nicht den letzten Wunsch und den letzten Willen erfüllen. Ja. Konnte ich nicht. So, und was ist jetzt passiert nach unserem Telefonat hier in der Sendung? Nach 6 Tagen, die jetzt verstrichen sind, hat sich nichts ergeben bis heute Nachmittag um 3:30. Mhm. Dann erhielt ich einen Anruf von einem Mitarbeiter des Friedhofsamts, der mich gefragt hat, ob es wirklich der letzte Wille meiner Frau gewesen ist. Mhm. Obwohl das dann nun das Hauptthema war. Ja. Und er hat mich aber nochmal befragt. Da habe ich ihm das nochmal erklärt, dass es der letzte Wille meiner Frau wäre. Ja. Und dann hat er gesagt, dann würde die Stadt Köln in dem Fall eine Ausnahmegenehmigung erteilen und dem Ganzen stattgeben und ich sollte dem Bestatter dann Bescheid geben. Weißt du, Wolfgang, als ich das heute Nachmittag gehört habe, habe ich mich so für dich gefreut. Ich habe mich so für dich gefreut, weil du so traurig warst letzte Woche und so fertig und wir alle fassungslos waren ob der Bürokratie. Und jetzt hat die Stadt Köln ein Auge zugedrückt, eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Ja. Und wir bedanken uns sehr bei der Stadt Köln. So kann man es ja auch menschlich und human regeln. Und das ist, finde ich, ganz toll. Ja, so wurde heute ein trüber Novembertag von der Sonne durchflutet, ja, kann man so sagen. Das kann man so sagen. Und man kann auch jetzt, da wenn ich will nicht zu poetisch werden, aber sagen, jetzt gibt der Satz oder die Worte bei der Bestattung Ruhe in Frieden. Mhm, das gibt dir jetzt einen Sinn. Ja, das gibt jetzt einen Sinn. Und es gibt auch Momente der Zufriedenheit. Und die habe ich seit 15.30 Uhr heute Nachmittag in mir. Diese Zufriedenheit in der Sache meiner Frau weitergeholfen zu haben. Mhm. Man hat ja auch als Ehepartner auch über den Tod hinaus noch Verantwortung. Natürlich, natürlich. Und es ist ja auch das Schönste, wenn man den letzten Wunsch eines geliebten Menschen erfüllen kann. Ja, und eins darf ich noch hier anmerken, dein Team hat sich wirklich, wirklich eingesetzt. Wir hatten ja mehrmals Kontakt. Genau. Und das waren die einzigen Leute. Und dann waren noch 2 Zuschauer, eine Helga und ein Klaus, ja. Da darf ich auch nochmal Dankeschön sagen. Und auch noch Dank an den Kölner Stadtanzeiger, der uns auch unterstützt hat der in deinem hat uns Anliegen. Sehr unterstützt. Genau. Der Kölner Stadtanzeiger hat, der Redakteur hat mehrmals angerufen und mich immer hochgehalten, weil es war ja auch eine Zeit der Ungewissheit. Genau, genau. Wie der ganze Apparat funktioniert und das weiß man nicht. Und eins darf ich auch jetzt noch sagen. Ich weiß noch nicht, wann der Termin ist, weil das hier, die Terminierung kann ja jetzt erst vorgenommen werden, ab morgen. Du und dein Team, auch wenn ihr körperlich nicht vorhanden seid bei der Beerdigung, aber ihr werdet meine Frau im Geiste mit zu Grabe tragen. Und jeden Besuch, den ich zum Grab mache, werdet ihr, besonders du, dabei sein. Immer an meiner Seite. Ich danke dir, Wolfgang. Ich danke dir und ich danke nochmal wirklich sehr ernsthaft der Kölner Stadtverwaltung, dass sie einem so traurigen Menschen eine große Freude gemacht haben. Du wirst ewig einen Platz an meiner Seite haben. Noch was gesagt, bei jedem Grabbesuch. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Ich danke dir ganzem Herzen und deinem Team. Jetzt wünsche ich dir weiterhin natürlich, trotz der Freude, bist du ja in großer Trauer, weil du deine Frau verloren hast, wünsche ich dir sehr viel Kraft. Und du hattest mir doch eine Sache versprochen beim letzten Mal. Du hast mir erzählt, dass deine Tochter dir immer was zu essen bringt und du vor Traurigkeit das Essen nicht anrührst. Hast du doch jetzt ein bisschen was gegessen? Ja, mit dem Essen, das ist so ein Problem, aber ich zwinge mich dazu, auch wenn meine Mahlzeit wegfällt. Aber ich glaube, jetzt geht's aufwärts. Das ist gut, da freue ich mich sehr. Lieber Wolfgang, ich... Aber sonst wäre eure Mühe ja in der Sache ja auch umsonst. Ja, genau. Jetzt freue ich mich, dass wir nochmal haben reden können, wir beide. Ich wünsche dir sehr viel Kraft und sehr viel Zuversicht und wünsche dir von Herzen alles Gute, lieber Wolfgang. Siehste, ich nur noch kurz, ich darf jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, gib mir ein Autogramm, brauche ich nicht. Ich sehe dich hier am Grabe stehen. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank. Ich danke euch alle. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Und kommt gut durch die Nacht. Ja, du auch. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Seht ihr, so geht das hier in Köln. Da kann man doch so Sachen auch noch so regeln. Das ist doch schön. Hier ist Steffi. Steffi ist 25. Guten Morgen, Steffi. Guten Morgen, Domian. Steffi, um was geht's bei dir? Mein Onkel ist gestern für uns ziemlich plötzlich an einem Bronchialkarzinom verstorben. Mhm. Hast du ein enges Verhältnis zu deinem Onkel? Ja, ein sehr enges Verhältnis. Mein Vater und mein Onkel sind Brüder und haben Zwillinge geheiratet. Ah. Und ja, gerade deshalb ein sehr enges Verhältnis. Enge verwandtschaftliche Verbindung. Ja, und auch ein guter Familienzusammenhalt. Ja. Wie alt ist der Onkel geworden? 65. Ja. Nun entsteht ja so ein Karzinom oder nicht so von heute auf morgen. Wie lange war er schon erkrankt? Du sagst, er ist plötzlich gestorben, aber eine gewisse Zeit erkrankt war er sicher schon. Ja, im Januar haben wir die Diagnose bekommen. Mhm. Er zufällig, der Krebs hatte schon gestreut. Durch einen Gehirntumor ist das. So. Also durch eine Metastase im Gehirn wurde das alles festgestellt. Wie waren jetzt so die letzten Wochen und Tage? Letzte Woche Sonntag war ich noch da und da war er noch, relativ mobil. Er saß in seinem Rollstuhl, er hat noch mit uns geredet, wir haben Kaffee getrunken, er hat noch ein bisschen gescherzt. Mhm. Und dann war ich jetzt erst gestern wieder da, nachmittags, weil mein Opa ist dement, der ist zurzeit in Kurzzeitpflege aufgrund der Situation, weil meine Tante sich nicht um beide kümmern konnte. Und meine Tante und meine Mama sind zu meinem Opa gefahren und ich habe mit meiner Oma auf mein Onkel ja aufgepasst, mehr oder weniger. Mhm. Ja, und da lag er nur noch im Bett. Er hatte ein Pflegebett, war ganz unruhig, hat mit den Händen immer, als hätte er nach irgendwas gegriffen. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das schon so der erste, also der Anfang vom Sterbeprozess war. Das heißt, du warst wirklich dann auch dabei, als er gestorben ist? Das nicht. Wir sind dann nach Hause gefahren. Circa eine Stunde später hat meine Cousine ganz aufgelöst angerufen, hat gesagt, ihr müsst schnell kommen, ist was mit Papa. Und dann sind wir so schnell es ging dahin gefahren. Mhm. Aber da war es dann schon zu spät. Da war schon tot. Ja, da waren Notarzt, Krankenwagen, alles stand vorm Haus und sie haben noch versucht, ihn wiederzubeleben. Dann war bei euch die Dramatik gar nicht so klar, als ihr dann weggefahren seid von ihm. Nein, ich habe noch zu meiner Tante gesagt, also mir ist nichts aufgefallen, war wie immer meine Tante, ich stand ja in Kontakt mit ihr, sie hat noch gesagt, heute ist es besser, gestern war er viel unruhiger. Weißt du, Steffi, dass das sogar sehr vielen professionellen Menschen passieren kann, Menschen, die selbst Sterbebegleitung machen, können das manchmal nicht sehen, dass es nur in der finalen Phase ist und sind dann auch... Und sind selbst sehr professionelle Menschen sind erstaunt, dass es dann doch schnell passiert. Ich mache mir da trotzdem irgendwie Vorwürfe, dass ich noch gesagt habe, es ist alles in Ordnung. Also, dass Ja. Er hatte ein Sauerstoffgerät, da hatte sich zwar dann den Schlauch rausgemacht, aber das hat er öfter gemacht. Wenn er das nicht mehr wollte, hat er den einfach... Aber so hast du es ja auch nicht wirklich gemeint, dass alles in Ordnung ist, sondern du hast gemeint, es verläuft so, wie es jetzt normal bei ihm verläuft. Dass mir nichts Besonderes wie Atemaussetzer oder so auffallen. Ja. Aber ich sag's dir, Steffi, das passiert genauso etwas, passiert dutzend- oder hundertfach jeden Tag. Ja. Machst du dir Vorwürfe? Ja. Ja, aber das brauchst du nicht. Außerdem war jemand bei ihm, der ihn betreut hat. So. Ja. Und ihr seid dann ja auch sofort dorthin gekommen, als ihr alarmiert wurdet. So schnell es ging, wir haben einen Weg von 20 Minuten mit dem Auto. Mhm. Was ist dann passiert, als ihr dann dorthin kamt? Was habt ihr dann gemacht, alle? Also wir hatten uns im Auto noch irgendwie Hoffnung gemacht, dass sich sein Zustand jetzt nur irgendwie verschlechtert hat, dass er vielleicht nicht tot ist, weil meine Oma war auch mit im Auto, das ist ihr ältester Sohn und wollten wir sie natürlich auch nicht direkt so schocken. Und dann bin ich rein und weil Krankenwagen vom Haus stand, habe ich mir auch gedacht, ja, vielleicht behandeln sie ihn noch. Ich habe nicht in dem Moment damit gerechnet, dass er tot ist. Mhm. Und dann lag er im Wohnzimmer auf dem Boden, weil sie noch versucht hatten, ihn zu reanimieren. Mhm. Und ja. Ist dann die Oma auch reingekommen? Ja. Ja. Und ist dann dein Onkel noch eine Weile im Haus oder in der Wohnung geblieben? Ja, es kam auch noch ein Pfarrer. Und der hat mit uns noch Gebete gesprochen. Hat sich auch noch Zeit für Gespräche genommen. Mhm. In erster Linie mit meiner Tante, aber wir waren auch dabei. Und das fand ich auch schön. Das hat... wie soll ich sagen, das hat mir auch ein bisschen Kraft gegeben, aber jetzt so im Nachhinein, ich musste natürlich wieder alles nachfragen und ganz genau wissen und dann hat meine Mutter noch gesagt, ihm lief wohl Blut aus der Nase und aus dem Mund und jetzt mache ich mir auch noch Sorgen, dass er irgendwie einen qualvollen Tod erleben musste, dass er vielleicht sogar erstickt ist. Aber deine Cousine war doch genau in den letzten Minuten bei ihm. Nein. Ah nein, es war niemand im Raum? Nein, meine Tante war gerade mit dem Hund raus und meine Cousine war bei einer Freundin. Ach so, dann ist er alleine gestorben. Ja. Mhm. Und jetzt machen sich natürlich auch noch meine Tante und meine Cousine Vorwürfe, dass sie nicht dabei waren. Mhm. Wo wir dann noch gesagt haben, dass er das absichtlich gemacht hat, dass er extra gewartet hat. Bis alle aus dem Raum waren und den Moment ergriffen hat. Ich habe das ja hier schon einige Mal erzählt, dass das auch sehr oft vorkommt. Ja, das war bei meiner Oma genauso. Ja. Und dass die Buddhisten sagen, das macht der Mensch dem Menschen ist es sogar angenehm, dem Sterbenden, wenn er alleine ist. Weil Sterben ein hochkomplizierter Vorgang ist und da möchte man nicht gestört bei werden. Und wenn man alleine ist, sagen die Buddhisten, kann man wohl am besten gehen. Ja. Insofern muss man sich da auch keine Vorwürfe machen. Es ist jetzt so, wie es ist und ihr wart dann ja alle da und habt euch von ihm verabschiedet. Hast du zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen? Ja, also ich habe nur den Arm gesehen. Er war bis zur Brust zugedeckt, aber der Arm hat an der Seite rausgeschaut. Der Kopf war also für mich glücklicherweise verdeckt. Da stand ein Sessel vor. Mhm. Du wolltest sein Gesicht nicht sehen? Nein, ich bin auch beim Beten im Flur stehen geblieben und bin nicht mit ins Wohnzimmer reingegangen. Kannst du es erklären, warum du nicht reingegangen bist? Ich weiß es nicht, ich hatte Angst davor. Ich wollte ihn dann lieber so in Erinnerung behalten, wie ich ihn noch nachmittags gesehen hatte. Wann ist die Beerdigung? Samstag. Das ist natürlich auch nochmal ein schwerer Gang, die... Ja. Beerdigung dann hinter sich zu bringen. Aber ihr seid eine große Familie, ihr seid gut eingebunden und verbunden miteinander, das ist schon sehr viel wert. Ja. Und ihr könnt euch stützen, das ist auch viel wert. Liebe Steffi, dann wünsche ich dir für den Samstag viel Kraft. Und danke. Vor allen Dingen deiner Familie auch, den ganz nah Betroffenen. Du bist auch nah betroffen, aber es gibt ja dann noch nähere. Ja. Und es ist eine schlimme Erfahrung. Du bist 25, aber es ist eine Erfahrung, die zum Leben dazugehört. Und insofern ist es dann auch eine Erfahrung, die wir alle machen müssen. Ja, vor allem diese für mich quälende Frage, war es wie ein leichter Tod oder hat er Schmerzen gehabt? Mhm. Hat sich das lange hingezogen? Es war ja niemand dabei. Mhm. Das ist wirklich immer die Frage und die kann eigentlich nie jemand beantworten. Wie war das in den letzten Minuten? War das qualvoll oder war es vielleicht sogar eine Erleichterung für die Person? Wir wissen es nicht. Woher kommt dieses Blut? Ich glaube, das kann ein Mediziner erklären, dass bei sterbenden Menschen passieren öfter schon mal solche Sachen. Da würde ich mir auch keine großen Gedanken machen. Ja. Liebe Steffi, dir und deiner Familie alles Gute von Herzen. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, und hier haben wir Françoise, 24. Guten Morgen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, ist ein bisschen aufgeregt. Ein schöner französischer Name, ich bin ganz erstaunt. Habe ich nicht so oft hier. Ja, schöner Name, gell? Aber du bist nicht Französin? Nein, ich bin Deutsche. Du bist Deutsch. Ja. Um ja, was geht's? Und zwar rufe ich an, und zwar geht es darum, dass vor ein paar Monaten viel passiert ist. Und zwar geht es darum, dass ich mit meinem Freund zusammen war. Wir hatten viel Stress gehabt und bin ins Frauenhaus mit meinen zwei Kindern gekommen. Mein Sohn ist erst mal 3 Monate alt. Oh, wenn du ins Frauenhaus gekommen bist, war das ein bisschen mehr als Stress. Dann ging es hoch her. Ja, es war schon viel. Was ist passiert? Was hat er gemacht? Ja, wir haben uns halt viel gestritten und ja. Hat er dich geschlagen? Ja, was heißt geschlagen? Rumgestummt. Was? Rumgestummt? Was heißt das? Ja, so rumgeschubst, aber nicht wirklich geschlagen. Aber du bist ins Frauenhaus gegangen, das heißt, du hattest... Ja, ich bin halt ins Frauenhaus gegangen, weil mein Sohn ist jetzt vor 3 Monaten auf die Welt gekommen. Und ist dein Freund, mit dem wir gerade sprechen, ist das der Vater von diesem Kind? Ja, das ist der Vater von meinem Sohn, Warum bist du denn ins Frauenhaus gegangen? Ja, weil halt einfach zu viel Stress war und ja, ich habe erst ein Kind geboren, mein Sohn. Und das war halt alles so viel und weil er halt viel mit Eifersucht hat, der ist halt total eifersüchtig. Darf ich dich mal bitten, den Fernseher oder das Radio ganz auszuschalten? Ja, ich hab irgendwie, ich höre sie auch ganz schlecht. Moment mal. Ja. Besser? Das hoffe ich jetzt. Ich muss einfach den Ton wegdrehen, dann haben wir die Sache gelöst. Also ich habe den Fernseher leiser gemacht und mein Telefon leiser gemacht. Also es gibt dieses kleine Kind und es gibt noch ein älteres Kind. Ja, meine Tochter, die ist 3 Jahre, aber die ist vom anderen Vater. Hm. So, jetzt warst du im Frauenhaus. Wie lange warst du im Frauenhaus? Ja, immer noch. Ja. Ach, du bist jetzt im Frauenhaus mit den Kindern? Ja, nee, meine Kinder sind nicht im Moment dabei, weil das ist halt so ein Problem gewesen. Ich hatte halt nach dem ganzen Streit mal Alkohol getrunken, und dann wurden mir meine Kinder abgenommen, weil ich halt Alkohol getrunken habe und nicht auf der Straße auffällig war. Der Ton ist immer noch an, ne? Wie bitte? Der Ton ist immer noch an von deinem Nein. Ton, ne? Hast du jetzt auch Alkohol getrunken? Nein. Ne? Ja, und jetzt bin ich halt noch im Frauenhaus und meine Kinder sind halt nicht mehr da und ich weiß halt auch nicht, wie es mit meinem Freund weitergehen soll. Aber jetzt nochmal, wenn man ins Frauenhaus geht, muss man in großer Not und großer Angst sein. Eine große Not. Also ich sag mal so, das war halt schon schlimm. Welche Sorgen hättest du denn, wenn du jetzt wieder zurückgehen würdest in deine Wohnung? Ja, meine Wohnung existiert ja im Moment nicht mehr, weil wir hatten zusammen eine Wohnung bezogen. Mhm. Und dann bin ich ja am 12.09. ins Frauenhaus gegangen. Und dann ist halt die Wohnung aufgelöst worden am 27.09. Ach so. Weil er auch selber die Wohnung nicht mehr halten konnte, weil er auch zu teuer war. Aber so schnell ging das? Ja, das ging halt zu schnell, weil wir die Stress hatten und die Polizei auch da war. Du bist am 12.09. schon ins Frauenhaus gegangen und bist jetzt immer noch im Frauenhaus? Ja. Jetzt verstehe ich. Was, meldet er sich denn oder meldest du dich bei ihm? Ja, wir haben schon Kontakt halt wegen unserem Sohn. Mhm. Ja, ich sag mal so, lieben tust du schon noch, ja. Aber ich weiß halt nicht, wie das weitergehen soll, weil ich will einfach nur haben, dass es sich ändert. Weil das ist halt wie so eine Abhängigkeit bei uns. bei mir, bei ihm. Schatz, mit wem telefonierst du da? Also da stimmte was nicht. Sie waren nicht im Frauenhaus. Ich habe eine Männerstimme gehört. Und jetzt machen wir uns ein bisschen Sorgen, aber wir werden uns sofort um die Geschichte kümmern. Hier ist Renate. Hier ist Renate. Und Renate ist 57. Guten Morgen, Renate. Guten Morgen. Guten Morgen, Renate. Um was geht's bei dir, Renate? Bei mir geht's um eine Patientenverfügung. Um eine Patientenverfügung? Ja. Um deine Patientenverfügung? Nein, die wir, meine Schwester und ich, für meine Mutter gemacht haben. Ja. Aber ich muss mal gerade sagen, bei dem Wolfgang, da habe ich gerade geweint. Ja, das ist auch sehr rührend. Und also das fand ich, also der Mann, weiß ich nicht, der ist so lieb und das hat alles so geklappt hat. Freuen wir uns wirklich sehr, kannst du mir glauben, Renate? Ja. Dass das jetzt so funktioniert, ja. Ja. So, jetzt zu deiner Mama und der Patientenverfügung. Ja, wir haben... Wie alt ist... Erstmal die Frage, wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist jetzt gestorben. Ach so. Ja, die ist 83 geworden. Mhm, mh. Und ich hatte 2003 eine Patientenverfügung gemacht. So, aber wirklich, so wie ich es gedacht habe. Also du hast es einfach so mit einfach so handschriftlich niedergeschrieben. Also kein Vordruck benutzt. Nein, gar nichts. Und was stand da drin? Dass sie eben halt nicht lebenserhaltende Maßnahmen haben möchte. Lebensverlängernde Maßnahmen, genau. Wenn sie nicht mehr bei Sinnen ist und so. Ja. Also das war so, ja, wie soll ich das sagen? Eindeutig. Ja, eindeutig, aber auch nicht professionell. Mhm. Also hat man mir auch im Krankenhaus gesagt, sowas gäbe es normalerweise dann nicht. Also es sah ein bisschen, ja, laienhaft aus. Das heißt, das Krankenhaus hat diese Patientenverfügung nicht akzeptiert? Doch. Mhm. Wenn wir die nicht gehabt hätten, dann wäre höchstwahrscheinlich meine Mutter jetzt noch am Leben und wäre... Und sie hätte großes Leid zu ertragen. Großes Leid zu ertragen, genau. Welche Erkrankung hatte sie? Sie hatte gar keine Erkrankung. Sie ist von heute auf morgen umgefallen und hatte einen Schlaganfall. Und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen, natürlich ganz klar. Und wir wussten aber auch nicht, wie das Zeitfenster ist dazwischen. Also ob das jetzt eine Stunde ist, zwei oder drei Stunden. Naja, auf jeden Fall ist sie ja noch in ein anderes Krankenhaus gekommen zur weiteren Behandlung in der Uniklinik. Ja, auf jeden Fall war da nichts mehr zu machen. Sie war nicht mehr zu heilen oder zu therapieren, da wäre nichts mehr gegangen. Nein. Man hätte sie das einfach war drei Viertel des Gehirns war abgestorben. Ah. Das heißt, man hätte sie nur noch mit Maschinen irgendwie, hätte man den Körper am Leben erhalten. Ja, sie hat so gelebt, aber sie war halbseitig gelähmt, die Speiseröhre war gelähmt. Und also war die Entscheidung völlig richtig, dann zu sagen, wir erlösen sie und wir schalten die Maschinen ab. Genau. Oder wie Maschinen, die lag ja nicht an der Maschine in dem Sinne. Das Herz hat ja noch weiter gearbeitet, hat ja noch alles weiter gearbeitet. Ah ja. Und na, dann ist sie von der Uniklinik wieder in die erste Klinik zurückverlegt worden. Ja. Und da hatten wir dann mit dem Arzt ein bisschen Schwierigkeiten. Weil der hat uns wirklich, der ist uns wirklich angegangen, meine Schwester und mir, nach dem Motto, das ist noch zu früh, sie können ja jetzt nicht die Ernährung einstellen und hatte der dann noch eine gewisse Hoffnung, dass sie sich nein. wieder. Selbst das hatte er nicht mehr. Nee, das hatte ja schon die Uniklinik nicht mehr. Naja, es hätte ja sein können, dass er eine andere Einschätzung hat. Da wird nichts mehr. Sie ist ein Schwerstpflegefall. Sie bleibt liegen, so wie sie liegt. Und wie kam es dann zu der Entscheidung zu sagen, wir machen gar nichts mehr? Wie habt ihr euch gegen diesen Arzt dann durchgesetzt? Ja, weil wir die Patienten versorgen. Ach so, und das hat ihm dann auch ausgereicht. Ja, und da hat er gesagt, da muss er sich nachrichten. Mhm. Obwohl er sagt, das wäre viel zu früh. Aber ich, wir haben gesagt, wie lange wollen Sie meine Mutter noch mit, das heißt, jetzt Sie mit Nahrung versorgen? Ja. Das heißt, sie wäre ein Schwerstpflegefall geworden und wäre künstlich ernährt worden. Genau. Und da ist sie ja eine ganze Zeit schon. Sie konnte ja nicht mehr schlucken. Das war ja alles gelähmt. Und aufgrund dieser künstlichen Ernährung würde sie vielleicht sogar heute noch leben. Aber was ist das für ein Leben? Ja, das sage ich auch. Wann ist kein Leben. Das ist kein Leben für keinen Menschen. Ich möchte das selber nicht und bist du denn, du und deine Schwester, seid ihr jetzt mit allem, seid ihr mit euch im Reinen, dass es so gelaufen? Wir sind im Reinen, ja, auf jeden Fall. Obwohl manchmal dann habe ich so ganz fürchterliche Gedanken, dann denke ich immer, du hast deine Mutter verhungern lassen. Wie war das denn, nachdem die künstliche Ernährung eingestellt wurde, wie lange hat sie dann noch gelebt? Sie hat insgesamt 16 Tage gelebt. Und hat dann gar nichts mehr. Sie hat nur Flüssigkeit gekriegt, dann bekam sie eine ganz starke Lungenentzündung. Mhm. Und das beinhaltete diese Patientenverfügung auch, dass sie nur dass sie nur fiebersenkende Mittel bekam und keine Antibiotika. Mhm. Gut, und dann ist natürlich so ein Mensch schnell dahingerafft. Und dadurch, dass meine Mutter nicht ganz dünn war, also sie war jetzt nicht, wer weiß wie dick, aber da hat man uns gesagt, ja, nach dem Motto, also so hat uns der Arzt das gesagt, das dauert eben ein bisschen länger. Mhm. Also nach dem Motto, er wüsste überhaupt nicht, was wir wollten. Also der war ganz, ganz böse. Muss ich ganz ehrlich sagen, der Arzt war böse. Na gut, aber ihr habt euren Willen und den Willen, offensichtlich ja, auch den Willen. Ja, wir haben das durchgesetzt. Aber das lehrt uns nochmal, dass man diese Patientenverfügungen... Das sage ich Ihnen. Die kann man sich überall besorgen. Und die sind, das sind Vordrucke, da ist es ganz genau beschrieben, was aus man... Aus dem Internet. Aus dem Einfach Internet. Rausziehen. Ganz genau. Und da kann man das genau ankreuzen, was man will. Und das sollten wir alle, sollten auch junge Leute, alle sollten das haben, damit man nicht in solche komischen Situationen dann kommt oder dass man Angehörige da hineinbringt. Genau. Renate, dann hoffe ich, dass du dir eine Handfeste aus dem Internet herauslädst. Wir haben das jetzt alle natürlich gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ich finde, dass ihr richtig gehandelt habt und dass ihr eure Mutter dadurch auch erlöst habt. Das finde ich völlig in Ordnung und eine richtige Vorgehensweise. Ja, also wenn man sich überlegt, wir haben schon erlebt in der Familie, da hat ein Mensch noch 2 Jahre gelebt. Ja, das ist ganz schrecklich. Das ist doch kein Leben. Ganz schrecklich. Nein, das sehe ich ganz genauso. Sehen Sie? Ich wünsche dir alles Gute, Renate, und danke für deinen Anruf und den damit verbundenen Hinweis, dass jeder sich so einen Wisch besorgen soll. Genau. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. Wir haben 1:28 Uhr und es geht weiter mit Christina. Christina ist 68. Guten Morgen, Christina. Aber Christina, macht bitte den Ton vom Fernseher und vom Radio weg. Ist lustig, ne, dass man es immer sagen muss. Christina, hallo. Ja, ich höre nichts. Doch, du hörst mich doch jetzt bestimmt gut. Ja, das ja. Ja? Und der Ton ist auch weg vom Fernseher. Ja, den habe ich weggemacht. So. Weswegen hast du angerufen, Christina? Ja, aber ich höre doch jetzt gar nicht. Aber du hörst mich doch. Ja, ist okay. Ja. Also, ich habe angerufen wegen der Sammelleidenschaft und meines Erachtens auch schon Sammellust meines Ehemannes. Was sammelt er denn? Er sammelt Steiftiere. Och. Dinge aus seiner Kindheit, die angeblich abhandengekommen sind und ja, eigentlich alles. Also Kreuzkram. Ach ja, das habe ich ja noch vergessen zu sagen im Vorgespräch. Bücher ohne Ende. Mhm. Habt ihr denn? Wir haben ja, als ich hier eingezogen bin, 3 Bücherregale. der hat die so vollgeknallt, dass die ganzen Bretter sich schon durchbiegen, ne? Aber er guckt sie nicht an, ne? Das ist ja der Witz. Habt ihr denn so eine große Wohnung oder ein großes Haus? Ach nee, das ist es ja. Wie groß ist denn die Wohnung? Ja, wir haben ein kleines Haus, ungefähr 90 Quadratmeter. Na ja, gut, für zwei Leute ist das ja schon mit Keller und Dachgeschoss. Mit Keller und Dachboden. Ja, Keller, ja, gut. So ist es in so einem alten Haus, ne? Gebaut von 1904. Ja. Und wie viel Tiere? Da schimmelt, da kannst du nichts unterstellen. Wie viel Plüschtiere hat er denn schon? Ja, so, ach, ich denke 10.000. 10.000? Ja, ja. Wild gemischt oder nur bestimmte? Ja, ich denke mal, bei ihm hat es angefangen mit Tigern und Löwen und alles so ein Kram. Ja, und mittlerweile ist er, glaube ich, na, also ich kritisiere ja immer. Ich sage, spar doch mal. Und aber er kauft immer was Anständiges. Und er kauft immer noch nach. Er kauft immer wieder die Dinger nach. Ja, er kauft ja nicht nur Steif, er kauft ja auch andere Firmen, ne? Und da geht ja eine ganze Menge Geld drauf. Jo. Was glaubst du ungefähr, was der im Monat für so einen Kreuz ausgibt? Ja, ich denke so 1.000. 1.000 Euro? 1.000 Euro. Boah, dann müsst ihr aber gute Renten kriegen. Sag mal, rede ich jetzt mit dem Domian oder nicht? Ja, die ganze Zeit schon. Ja, aber die Stimme ist so doof am Telefon. Ja, entschuldige, ich kann meine Stimme nicht verändern. Am Telefon klingt es vielleicht anders. Ist okay, gut, dann weiß ich es ja. Also ich sagte, dann müsst ihr ja sehr viel Rente haben, wenn ihr euch das leisten könnt. Ja, Rente ist gut und das ist nämlich ein ganz tolles Thema, ne? Ich bekomme Rente, ja, das habe ich eingeleitet, also so eine Art vorzeitige Rente mit Abzügen, sehr, sehr wenig. Ja, aber dann hat er doch wahrscheinlich mehr Rente. Ich darf mal kurz zu Ende reden. Und ich habe mein Leben lang immer gearbeitet. Und ja, bin gar nicht zufrieden mit meiner Rente. Das heißt im Klartext. Ist ein anderes Thema. Das heißt, ihr habt wenig Geld und von dem wenigen Geld. Ich habe ganz wenig Geld, ja. Ja, aber immer. Ich liege noch. Aber wenn der 1.000 Euro ausgibt. Ich liege noch unter diesem. Wie nennt sich das? Sozialsatz. Okay, aber wenn er 1.000 Euro ausgibt, muss er ja schon was haben. Sonst kann man nicht 1.000 Euro ausgeben. Mein Mann arbeitet noch. Wie alt ist er eigentlich? 60. 60. Und das geht noch 5 Jahre arbeiten. Ja. Und das geht, diese Sammelei geht schon das ganze Leben so? Ja, wir sind noch nicht so lange verheiratet. Ach so, wie lange denn? 5 Jahre. Naja. Und das, gibt das viel Stress und Streit zwischen euch beiden? Nein. Nein? Nein. Aber. Ich sag nichts. Aber wo, das heißt, zum Beispiel. Ab und zu mal was. Ja, zum Beispiel diese ganzen Tiere. Wo sind die denn überall? Ja, der hat oben im Dachgeschoss 2 Zimmer. Mhm. Und ja. Die sind vollgestellt. Ja. Aber kannst du mir das erklären, dass ein älterer Kerl auf Steiftiere steht? Ja, nee, das hat mal eine ehemalige Kollegin von mir gesagt. Die hat gesagt, als ich ihr erzählt habe, ich habe da jemanden kennengelernt, der Steiftiere sammelt, ne? Hm. Der hat so gesagt, oh, der ist ja schwul. Ne? Naja, das muss nicht unbedingt sein. Ja, also, da habe ich gesagt, also sag mal, du hast sie ja wohl nicht alle, ne? Aber er hat eine kleine Macke, so kann man ja sagen. Nein, ne? Ich sammle ja auch Steiftiere. Ach, guck mal! Aber nicht so. Nicht so viel? Ja. Na gut, aber dann passt er ja doch ganz gut zusammen. Ja, klar, passen wir zusammen. Die Dinger müssen, das ist doch irre aufwendig, die müssen auch immer sauber gemacht werden. Nee. Die stauben, ne? Ich mach die jedenfalls nicht sauber. Ne? Aber die sind doch total zugestaubt, oder nicht? Ach nee, weiß ich nicht. Das ist sein Bier, ne? Also aber Christina, wenn du selbst sammelst und... Ja, gut, aber nicht und, so nee, okay, exzessiv. Nicht, ne? Okay, gut. Und ihr deshalb nicht streitet, dann ist das Ganze doch, mal abgesehen von der Kohle natürlich, aber gar nicht so ein großes Problem. Moment, das ist ja das Thema. Ne? Das ist das Thema, das Geld, ja. Das ist das Thema. Aber sag mal, ganz im Ernst jetzt, müsst ihr euch Sachen abknapsen wegen diesem Hobby von deinem Mann? Zurzeit noch nicht. Aber das könnte kommen, wenn er Rentner ist. Ja, das kann kommen. Ja, dann musst du ihn wegtrainieren von. Aber wie macht man das? Ja, wie macht man das? Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine gute Frage. Ja, ich bin jetzt so alt geworden, ne? Ja. Und, aber ich sehe da einige ganz negative Dinge in der Zukunft, ne? Ich würde mir da auch Sorgen machen, weil das ist nur wirklich eine stattliche Summe. Das ist nicht nur eine Kleinigkeit. Nee, und er spart ja auch nicht. Ne? So, wenn du ihm das so sagst, ich mache mir Sorgen um die Zukunft, wenn 1000 Euro im Monat weg sind für so ein Zeug, was sagt er denn dann darauf? Wie bitte? Was sagt er denn dann darauf, wenn du ihm das so vorhältst? Das sind so viel Geld. Das habe ich ihm eigentlich noch nicht vorgehalten, weil er weiß nicht, dass ich das weiß. Dass das so viel Geld kostet? Nee, ich habe das durch Zufall mal. Als es bei eBay, da gab es doch, was jeder im Monat ausgegeben hat. Ja, ach so. Das gibt es heute nicht mehr. Na gut, aber du kannst ihn, da kannst du dir an fünf Fingern abzählen, dass da eine ganze Menge Geld drauf geht. Ich würde an deiner Stelle. Ich habe ein Beispiel. Vor 3 oder 4 Tagen wollte ich an eine Reserve rangehen. Das war ein Geschenk seiner Mutter. Mhm. Ganz großzügiges Geschenk. Ein Geldgeschenk. Also bei denen geht es anscheinend sowieso immer nur um Geld in der Familie. Und ich wusste ganz genau, da müssten noch 1200 Euro sein. Mhm. Wie viel waren noch da? 400. Da haben wir's. Ich würde, Christina, ich würde an deiner Stelle ihn schon vorsichtig, aber doch klar darauf ansprechen. Da muss man ja nicht gleich streiten, da kann man ja auch sachlich drüber diskutieren. Ja, selbstverständlich machen wir das. Das musst du machen, weil sonst, wenn er dann auch in Rente ist, dann habt ihr wirklich vielleicht Schwierigkeiten mit dem Geld. Nee, wir haben Schwierigkeiten. So. Und das ist ja meine ganz große Sorge. Ne? Ja. Also mein Vorschlag ist einmal, dass du wirklich das offene Gespräch suchst. Was man noch tun könnte, dafür rufen wir dich jetzt gleich nochmal an, aber da bitte ich dich aufzulegen und zu warten, bis es nochmal klingelt. Okay? Ja, danke. Sehr gerne, Christina. Das wäre mir sehr, sehr lieb. Alles Gute. Denn ich bin zu Ende mit meinem Latein, ne? Ja, genau, wir versuchen jetzt mal und, was. Und ansonsten ist ja alles bestens, ne? Ja. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, danke schön. Tschüss, tschüss. Tschüss. 1.37 Uhr haben wir, ihr Lieben. Unser Thema übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema Glück im Unglück. Wir haben ja Themenwoche in der ARD Glück und wir vermischen das jetzt mal ein bisschen. Glück im Unglück. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, denen ein großes Unglück widerfahren ist. Und dann hat sich das Blatt vielleicht in letzter Sekunde gewendet, durch einen glücklichen Zufall oder was auch immer. Oder vielleicht hat das Unglück sogar etwas sehr Gutes oder Tolles für euch nach sich gezogen. Wann hattet ihr mal so richtig Glück im Unglück, dass etwas Schlimmes passiert ist? Und in allerletzter Sekunde gab es eine Fügung und das Ganze hat sich umgedreht und es ist ein Glück daraus geworden. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch domian@wdr.de oder Mittwoch gerne vor der Sendung anrufen, ab 0 Uhr kostenfrei wie immer oder natürlich auch während der Sendung. Glück im Unglück, unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Freitemennacht jetzt und heute. Ach übrigens, heute kam ja die Nachricht, unser Bischof hat eingestanden, dass er gelogen hat und das Verfahren wird eingestellt, nachdem er 20.000 oder wenn er jetzt 20.000 Euro zahlt oder durch Zahlung von 20.000 Euro. Ich habe mich den ganzen Tag gefragt, wer zahlt eigentlich diese 20.000 Euro? Vielleicht erfahren wir das mal im Laufe der Woche. Karin ist hier. Karin ist 72. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Karin. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um Folgendes. Ich bin durch diesen Anruf, als dieser Onkel am Lungenkarzinom starb, bin ich wieder so ein bisschen in meine Vergangenheit mein ja, vor Vergangenheit. Es ist 6 Jahre zurück. Ja. Vor 6 Jahren starb meine Tochter an Lungenkarzinom. Vor 6 Jahren? Mit 42, ja. Ja. Mein Mann starb vor knapp 4 Jahren auch an Lungenkarzinom. Mhm. Du hast das zweimal mitgemacht. Bei meinem Mann war es so, dass ich, kannst du mich hören? Ja, sehr gut. Dass ich nach seinem Tod, als er schon beerdigt war, sein Handy nutzen wollte, weil meins kaputt war. Mhm. Ich habe mir die PUC-Nummer raussuchen müssen, habe es angemacht, habe dann gesehen, Schrift und Bild, dass er fremdgegangen ist. Ach. Und habe dann erfahren, dass es über Jahre gelaufen ist. Wie schrecklich. Wie schrecklich, was für ein Schock. Ja, das war wirklich ein Schock. Das ist aber wirklich ein Schock. Und wie hattest du denn die Ehe vorher so empfunden? Gut. Gut sogar? Ja, gut. Wir waren 30 Jahre zusammen. Und konntest du rekonstruieren, wie lange er fremdgegangen war? Nein, das konnte ich nicht. Das kann ich nur anhand von Freunden, von Bekannten sagen, die das erstmal nur vermutet hatten. Mhm. Ja, das habe ich alles, wie gesagt, erst hinterher erfahren. Hast du erfahren, rauskriegen können, wer die Person ist? Ja, ich weiß, wer die Person ist. Ah, ja. Ja. Mein Mann war Alkoholiker, war dann aber trocken, hat also über Jahre eine Therapie und dann war er trocken und hat in einer Einrichtung gearbeitet für Suchtkranke. Ach, er hat gearbeitet dort sogar. Bitte? Er hat dort sogar gearbeitet. Da hat er dann gearbeitet, ja. Nachdem er trocken war. Er hat dann diese Person, ich sag mal, er war Bezugsperson für sie. Ja. Eine kurze Frage noch, was hat er denn da gearbeitet? Als Betreuer. Ach, als er hat Betreuer. Seminare gemacht. Ah, verstehe. Mhm. Ja. Ja. Und er war für diese Person, die Bezugsperson, die war drogenabhängig. War die viel jünger als er? Ja. Wie viel jünger? Die war vielleicht 40. Und dein Mann war? Mein Mann ist mit 59 gestorben. Ja. Ja. Und ja, also das muss, was ich hinterher erfahren habe, es muss 7 oder 8 Jahre gegangen sein. Unglaublich. Karin. Aber ich konnte das nicht merken, weil er machte Schichtdienst. Sein Bereitschaftszimmer war eigentlich abseits, konnte sie ihn besuchen und so weiter. Wie ist das, Karin, wenn man verliert den Mann? Der Mann hat eine schwere Krebserkrankung. Das ist ja alles schon Horror überhaupt, das zu erleben. Ja. Dann ist man im Schock, man ist im Trauerschock. Und dann in diesem Gefühlschaos entdeckt man sowas in dem Handy. Mhm. Wie hast du das empfunden und wie bist du damit umgegangen, mit dieser Gefühlsachterbahn? Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und dann ich wollte das keinem Menschen erzählen, weil ich habe mich eigentlich geschämt dafür, dass mein Mann das gemacht hat. Mhm. Aber das konnte ich nicht für mich behalten. Also ich wäre geplatzt. Naja, jedenfalls. Wem hast du es denn erzählt? Ich habe es erstmal ich habe noch eine Tochter und der habe ich es erstmal erzählt. Ja gut, das ist ja auch verständlich. Die war ja natürlich geschockt. Mein Sohn, den habe ich auch eingeweiht. Er war eigentlich, sag ich mal, ein lieber Stiefvater. Mhm. Meine Kinder hatten zu ihm eigentlich ein besseres Verhältnis als zum leiblichen Vater, der aber auch schon verstorben war. Aber war vorbei. Ach so, ja. Mhm. Das war dann vorbei. Hat diese Enttäuschung, die du dann erfahren hast durch das Handy, hat das die Trauer runtergedrückt? Aber wie? Und umgewandelt in Zorn? In Wut. Richtige Wut. Das heißt, bei der Beerdigung warst du gar nicht so traurig? Doch. Das war ja alles, nachdem er schon beerdigt war. Ach so, der war schon beerdigt. Ich verstehe. Ja, ich habe ja noch eine richtig große Beerdigung, war das ja noch. Das Ganze war vor 4 Jahren. Das war vor 4 Jahren. Hast du ihm heute vergeben? Ja. kann ich. Mhm. Weil ich habe auch einen Psychologen gehabt und da bin ich über ein Jahr gewesen, ja, zu Gesprächen und ich sag mal, er hat mir eigentlich gut geholfen. Mhm. Was jetzt nur heute der Fall ist, ich kann mich nicht mehr auf einen Mann einlassen. Weil du so enttäuscht bist. Ja, ich muss sagen, ich bin auch als Kind vergewaltigt worden von meinem Vater. Ja. Dann hat die Ehe mit meinem zweiten Mann nicht richtig geklappt. Ich habe zwar 3 Kinder von ihm, aber das war, naja, was heißt hier, war das Sex? Nee, das war eigentlich nur mich schwängern, fertig. Und dieser Mann, über den wir gerade gesprochen haben, das war der dritte Mann? Nein, das war mein zweiter Mann. Das war der zweite Mann, über den wir gerade gesprochen haben. Okay, wollte ich jetzt nochmal klarstellen. Ja, ja. Ja, mit dem habe ich keine Kinder. Und das, nein, und er war 10 Jahre jünger wie ich. Und das war... Aber... Ja, das ist alles, kam mir wieder hoch und ja, ich habe manchmal so das Gefühl, irgendwie, ja, ich möchte weglaufen vor allem, ja. Also hast du letztendlich deinen Frieden damit noch all dem nicht gemacht? Das wirkt so alles nach. Nicht. Es ist unterschiedlich. Verstehe. Ich habe sogar das Bedürfnis, manchmal, das Bedürfnis, zum Grab zu gehen. Und andere Male wieder, nee. Wenn du dann alleine vor dem Grab stehst, was geht da in dir vor? Ja, ich bin wütend. Immer noch? Bin ich wütend. Mhm. Und dann denke ich aber auch wieder, was mir der Psychologe gesagt hat, es war nur der Sex, den er mit dieser Frau hatte. Wir haben uns geliebt, ja, es war aber eine andere Liebe. Also mehr eine platonische, geistige Liebe. Ja, ja. Wir haben uns auch nicht gestritten, gar nichts. Es war alles gut. Gab es denn überhaupt noch in der letzten Zeit, also solange er gesund war, Sexualität? Nein. Gar nicht mehr? Nein. Und wie war die Sexualität früher mit ihm? Das war gut. Das war gut? Ja. Jetzt bist du 72. Ja, ich bin 72. Hast du Sehnsucht eigentlich nochmal nach einer Beziehung? Ja, ich bin auch bei einer Partnerbörse, ja. Ah. Ja, natürlich, ich würde gerne wieder jemanden finden. Ja. Aber ja, es ist erstens schwer. Ja, das ist schwer. Gab es denn schon Begegnungen oder Treffen mit Männern? Ja, hatte ich auch schon mal. Und wie zweimal. War das? Zweimal. Zweimal. Wie war das so? Ja, das war eigentlich noch nicht so. Vielleicht war es zu früh. Ja. Denn, es war vielleicht noch ein bisschen zu frisch. Wie die lange, Wunde war noch nicht verheilt. Wie lange lag das zurück da, der Tod deines Mannes und das erste Treffen mit diesen Männern? Ein halbes Jahr später. Naja, vielleicht war es zu früh noch. Ja. Ja. Ich wollte nicht alleine bleiben. Mhm. Und das möchte ich auch immer noch nicht. Mhm. Ich möchte nicht alleine bleiben. Ja. Aber ich habe nicht mehr so den Mut, mich einem Mann zu öffnen, sag ich mal. Sagen wir mal so, dass da ein gesundes Misstrauen oder ein heftiges, gesundes, vielleicht noch so zu harmlos ausgedrückt, dass da ein wirkliches Misstrauen jetzt bei dir gewachsen ist, kann ja jeder verstehen. Hätte ich auch, Karin. Mhm. Hätte ich auch. Ja. Allerdings, wenn man das Bedürfnis nach einer Beziehung hat, sollte man natürlich auch einem neuen Menschen, der mit deiner Vergangenheit und deinem Schicksal nichts zu tun hat, auch eine neue Chance geben können. Ja, ja, das ist richtig. Du bist aber erstmal dem vertrauen können. Ja, ja, das muss man langsam und sehr vorsichtig angehen. Bist du denn im Moment immer noch in einer psychologischen Betreuung? Im Moment jetzt nicht, nein. Hast du denn für dich das Gefühl, dass das, was dir damals als Kind widerfahren ist, das Schlimme, dass das psychologisch so aufgearbeitet ist? Nein, das ist noch nicht aufgearbeitet. Das ist noch nicht. Es ist nur, mein Psychologe hat mir angeboten, wenn was sein sollte, ruf mich an und dann reden wir. Naja, wenn was sein sollte, ist so eine Formulierung, ne? Ja. Ja, also wenn es mir nicht gut geht, dann sollte ich anrufen und dann würden wir einen Termin wieder machen und ja. Also meine Intuition sagt, da müsste man nochmal professionell ran an die ganze Sache. Ja. Das möchte ich aber jetzt weitergeben an meine professionelle Mitarbeiterin, nämlich meine Psychologin, die Christina, liebe Karin. Mhm. Ich glaube, dass du nochmal in eine Therapie gehen solltest. Da gibt es viel zu reden. Ja. Einmal die ferne Vergangenheit und dann auch dieses Misstrauen den Menschen und den Männern gegenüber. Ja, ja. Vielleicht beruhigt sich die ganze Sache dann und du hast einen besseren Zugang auch zu einem neuen Partner. Mhm. Wir werden dich jetzt mal beraten. Ja. Das heißt, du legst auf und die Christina ruft dich gleich zurück. Ja. Okay? Alles Gute und viel Glück wünsche ich. Ja, danke. Gerne, tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Elli. Elli ist 45. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Elli. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich denke darüber nach, meinen Namen ändern zu lassen, meinen Vornamen. Elli, du heißt wirklich Elli? Nein, ich heiße mit Vornamen Edeltraut. Ach, das ist doch ein schöner Name. An sich ist es nicht der Name, der mich stört, sondern das tatsächliche, das Erinnern, das Empfinden, weil wenn dieser Name ausgesprochen wird. Was empfindest du denn oder erinnerst du, wenn dieser Name ausgesprochen wird? Bei mir hat dieser Name zu tun mit über 10 Jahren Missbrauch und Misshandlung durch die Mutter und wie alt warst? Ganz viel schlechten Erinnerungen. Ja. Wie alt warst du, als all das passierte? Ich wurde von meinem Onkel missbraucht im Alter zwischen 7 und 17 Jahren. 7 und 17, so lange. Ja. Und während dieser Zeit bist du auch noch von deiner Mutter auch schlecht behandelt worden? Das war eigentlich immer so. Also ich bin durch meine ganze Kindheit bis ins Erwachsenenalter sehr schwer misshandelt worden. Also körperlich misshandelt, geschlagen worden von der Mutter? Körperliche und psychische Misshandlung mit Einsperren und Schlagen mit Rohrstock und mit allem Möglichen. Also so, dass ich oft über viele Wochen am Sportunterricht in der Schule zum Beispiel nicht teilnehmen konnte, weil ich von oben bis unten mit blauen Flecken übersät war. Und Warst du Einzelkind? Nein. Ich habe noch 2 Geschwister. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Sind die auch so behandelt worden von deiner Mutter? Mein Bruder ja, meine Schwester nicht. Wie hat der Vater sich verhalten? Der hat das doch gemerkt. Mein Vater war nur sporadisch in unserer Familie. Die haben nicht zusammengelebt, meine Eltern. Hat die Mutter erfahren damals, was der Onkel getan hat? Sie hat das erfahren nach dem letzten Mal. Da hat sie es erfahren. Sie hat das auch vorher gewusst. Also da gehe ich von aus. Also, sie hat es einfach totgeschwiegen und ja mir vorgeworfen, dass ich meinen Onkel verführt habe. Ach du lieber Gott. Das heißt, da war kein Mitgefühl, keine Empörung dem Onkel gegenüber. Du warst schuld. Ja, ich war schuld und ich bin auch heute noch daran schuld. Ich habe heute noch daran schuld, dass mein Onkel praktisch solche Sachen durchmachen musste zu Gericht und hast du ihn angezeigt damals? Nein, das hat mein Arzt angezeigt. Ah. Also als das letzte Mal das passiert ist, bin ich zum Arzt von da ausgegangen und dem habe ich dann gesagt, was mir passiert ist und wie es passiert ist. Und der hat sofort die Polizei gerufen. Das ist ja erstaunlich und auch sehr gut, weil in der Zeit war das ja noch extrem tabuisiert, der sexuelle Missbrauch. Ja. Hast du im Nachhinein so eine Erklärung, dass du sogar mit 16 und 17 dann nochmal zu ihm gegangen bist oder dass das passieren konnte? Also ich war als Kind häufig da, da wurde ich von meinen Eltern da praktisch zwischengepackt oder von meiner Mutter, sage ich mal, wenn ich zu Hause überflüssig war. Mhm. Und dann als junger Erwachsener war ich dort und habe den Babysitter für seine Kinder gemacht und das war und wenn man für ihn dann immer eine Möglichkeit zuzugreifen. Ja, und wenn man so früh da reingezogen wird, ist es wahrscheinlich auch schwer, im höheren Alter, wenn man schon 16, 17 ist, Nein zu sagen und sich dagegen zu wehren? Man wehrt sich gar nicht mehr, weil man fühlt das ja auch nicht mehr. Diese Dinge passieren, während man geistig gar nicht anwesend ist. Man nimmt das gar nicht mehr wahr. Zu was ist der Onkel dann verurteilt worden? Zu 1 Jahr und also zu 1,5 Jahren Gefängnis mit Bewährung. Weil davon auszugehen ist, dass solche Dinge nicht wieder bei ihm passieren würden und davon auszugehen, dass ich keinen Schaden erlitten habe, hat der Richter bei seiner Urteilsverkündung gesagt. Das ist ja ein Witz, ne? Ja, das war Spott und Hohn noch obendrauf. Mhm. Hat er vor Gericht das abgestritten? Nein, er hat alles zugegeben, er hat es in vollem Umfang gestanden. Ach, und dann so ein Urteil? selbst dann dieses Urteil und selbst dann hat meine Mutter immer noch gesagt, ja, da kannst du mal sehen, wie viel du ihm bedeutest, dass er dich so schützt und nicht sagt, dass du ihn in Wirklichkeit verführt hast. Das ist ja unfassbar. Lebt deine Mutter noch? Ja. Hast du noch Kontakt zu ihr? Nein, da habe ich keinen Kontakt hin. Ich habe auch zwei Kinder, die sie nicht kennt. Mein Sohn hat sie mal gesehen, der ist 19 und die Kleine kennt sie gar nicht. Also ich habe da keinen Kontakt hin. Wohnt sie von dir weit entfernt? Ja. Ja. Das sind 600 Kilometer. Wenn du irgendwann die Nachricht, die wird ja auch jetzt schon eine ältere Dame sein, wenn du die Nachricht bekommst, sie ist tot, was wirst du empfinden? Ich kann dir das nicht mal sagen. Also ich glaube, so kalt, wie meine Gefühle ihr gegenüber sind, ich kann dir das nicht mal sagen, weiß ich nicht. Also ich bin eigentlich kein gefühlskalter Mensch, ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich sehr sensibel, aber für diese Frau, da ist nichts da in mir. Da ist nichts. Hast du eine Erklärung, warum sie sich so schlimm dir gegenüber ihr ganzes Leben lang verhalten hat? Ja, bei ihr war das eine Art von Eifersucht. Das ist mir aber auch erst in den Jahren, als ich dann selber Mutter war, ist mir das aufgegangen. Sie hat das mal meiner Tante erzählt, da war ich ein Kind und ich konnte es nicht verstehen. Sie hat mich ab dem Moment gehasst, wo mein Vater ins Krankenhaus kam, nachdem sie mich entbunden hat und hat gesagt, ich danke dir, dass du mir eine Tochter geschenkt hast, die werde ich noch mehr lieben als dich. Und da war es vorbei. Da muss irgendwas in ihr zerbrochen sein oder ja, irgendwo hat sie dann Hass aufgebaut. Aber komischerweise auf die andere Tochter nicht? Nein. Aber da hängt sie dran mit einer Affenliebe, das ist nicht zu glauben. Hast du mit der Schwester noch Kontakt? Nein, da habe ich keinen Kontakt. Ich habe zu meinem Bruder ein sehr enges Verhältnis und einen sehr engen Kontakt. Das hatte ich aber schon in der Kindheit. Mhm. Und dafür, dass er sich also immer schützend vor mich gestellt hat und versucht hat, für mich da zu sein, hat er die gleiche Hölle durchgemacht. Wie alt ist er, älter als du? Ja, er ist 1,5 Jahre älter. Ja. So, jetzt kommen wir mal auf deinen Namen zurück, den ich jetzt gar nicht aussprechen will, weil ich dir keine schlechten Gefühle machen will. Ich weißt du, dass ich das so spontan gut verstehen kann, was du sagst. Ich möchte diesen Namen nicht mal, weil die Armen damals, die haben immer diesen Namen zu mir gesagt. Richtig. Deine Mutter hat diesen Namen wahrscheinlich in ihrem Hass zu dir, richtig, dich angebrüllt, ne, mit dem Namen. Richtig, Hass erfüllt hat die mir diesen Namen entgegengeschleudert. Mhm. Da kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Ich kann es nicht mal hören, wenn es einer ausspricht. Mhm. Und hat der Täter dich auch so oft angesprochen? Ja. Und jetzt sagen alle Leute Elli zu dir. Richtig, es weiß kaum einer in meinem Umfeld, wie ich wirklich heiße. Und ich habe es auch nie für nötig gehalten, die Leute aufzuklären. Aber im Pass steht natürlich der alte Name drin. Richtig. Ja. Aber du könntest doch jetzt auf dem Standpunkt stehen, okay, das ist so, wie es ist, dann bleibe ich halt bei Elli. Richtig, und so habe ich ja auch viele Jahre gelebt und das war ja auch in Ordnung für mich immer. Mhm. Aber jetzt, ich sag mal so, seit 1,5, 2 Jahren kommen immer wieder irgendwelche Gedanken hoch von Sachen, die in meiner Kindheit passiert sind. Und ohne, dass es einen Auslöser dafür gibt, das ist einfach so. Diese Gedanken kommen immer wieder hoch und dann brauche ich nur irgendwo bei der Behörde oder sonst irgendwo meinen Ausweis vorlegen. Und das katapultiert mich in die Zeit zurück. Jetzt überlege ich gerade, kann man eigentlich beantragen, dass der Pass oder der Personalausweis, dass der Vorname geändert wird? Hast du dich da mal schlau gemacht? Also man kann das beim Standesamt beantragen und wenn man eine ausreichende Erklärung dafür hat, dann wird das eigentlich auch so durchgezogen, gegen eine geringe Gebühr, das soll auch nicht allzu viel sein. Aber die Begründung hast du ja nur wirklich. Dann würde ich an deiner Stelle. Ob man das belegen muss oder wie man das da macht, da habe ich ja keine Ahnung. Würde ich mich schlau machen? Ich meine, dass ein Gerichtsprozess stattgefunden hat, das wird ja nur als Begründung genügen. Wenn du damit besser leben kannst, dass dieser Name und dieses Stück wirklich getilgt ist aus deinem Leben und du einen Pass hast, in dem Elli so und so steht, würde ich wirklich auch alles Mögliche daran setzen, dass das dort dokumentiert wird. Mach dich doch mal schlau. Frag doch mal bei deiner Stadtverwaltung einfach nach. Das kann man doch wahrscheinlich ganz schnell herauskriegen, welche Unterlagen die brauchen und wie das gemacht wird. Noch schnell eine Frage, Elli. Bist du denn psychologisch in den letzten Jahren oder nach all den Dramen ordentlich betreut worden? Nein, ich habe mal eine Therapie angefangen und habe das dann aber wieder sein lassen. Das war mir einfach zu viel. Mhm. Das habe ich nicht geschafft. Würdest du es denn eventuell nochmal angehen wollen? ich denke da immer wieder drüber nach, ja, gerade so in der letzten Zeit, es ist natürlich auch sehr schwer, einen Psychologen zu finden, ne, der gerade dieses Thema behandelt. Elli, die Sendung ist jetzt vorbei, aber ich möchte dir anbieten, dass mein Psychologe dich mal anruft und die kann dich einfach mal ein bisschen informieren über so eine Therapie. Das wäre nett. Das kann ja nicht schaden. Ja, danke schön. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Ja, danke schön. Alles Liebe, tschüss. In der Technik heute Nacht Valentin Kircher. Morgen sind wir auf der Da-Ein-Radio-Live, ein Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.